Scherzlüge ist jene Lüge, bei der man aus Scherz lügt, ohne dass jemandem daraus ein Schaden erwächst. So, dann heißt, ist auch nicht der erlaubt, im Scherz zu lügen. Ja, einen Witz erzählen oder so. Wenn die anderen nicht ganz belämmert sind, wissen, was ein Witz ist und dass das ein Witz ist, dann ist keine Lüge da. Aber im Scherz lügen ist eine andere Sache. Und dann gleich wieder richtig stellen. Ja, kann man schon auflaufen lassen. Ja. Aber jetzt muss man das Wort wieder richtig stellen, damit es nicht bei Lüge bleibt. Also beim Scherz, als Scherz lügt man, ohne dass daraus jemanden, man lügt aus Scherz, sondern dass daraus jemanden einen Schaden erwächst.